غرور أنفسنا وسيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، بارك الله فيكم. إن شاء الله سنبدأ بدرس جديد وهو في حول رياض الصالحين. هذا الكتاب الذي ألفه الإمام النووي رحمه الله تعالى، وفيه من الفوائد الشيء الكثير. ودرسنا إن شاء الله باللغتين العربية والألمانية، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن شاء الله. بارك الله فيكم. Wir werden mit den Unterrichten hier in der Moschee anfangen wieder, und die Unterrichte, die sind auf Arabisch und Deutsch mit den Tale, und da werden wir anfangen mit dem Buch von Al-Imam An-Nawawi, Riyad As-Salihin. Riyad, die sind die Gärten, As-Salihin, die sind die Gütigen, oder da sagt man Tugendhaften. Das ist dieses Buch, in dem Al-Imam An-Nawawi sehr viele Hadithe zusammengebracht hat und zusammengestellt hat, damit er uns unsere Religion erklärt. Er hat auch sehr schön, das ist ein Buch über Al-Adab, das wird über Verhalten weisen und über sozusagen Vorzüge der allgemeinen, sage ich jetzt, Handlungen, die wir in unserer Religion haben. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sehr bekannt für seine Werke, und obwohl er nur 45 Jahre gelebt hat, das wird, er hat nicht so lang gelebt, subhanallah. Wie ich schon gesagt habe, unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, deshalb sollte man Geduld zeigen, barakallahu fikum. Und heute fangen wir inshallah mit dem, erstmal reden wir ein bisschen über Al-Imam An-Nawawi, und dann barakallahu fikum fangen wir mit dem ersten Kapitel an, bi'idhnihi ta'ala. Barakallahu fikum, Al-Imam An-Nawawi huwa Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ابن شرف، وينتهي نسبه إلى نوى، وقيل النواوي أو النووي. ولد سنة 631 للهجرة، أي 1233 للميلاد، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 676، أي 1277. الإمام النووي رحمه الله تعالى هو محقق المذهب الشافعي، ومهذب ومنقح المذهب الشافعي، وقد كان من الأئمة المشهورين بالتقوى والعلم. ولو أن الإمام النووي بارك الله فيكم وقع في بعض المسائل في أمور العقيدة، أنه كان عنده أشعرية في العقيدة، ولكن على الرغم من هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه، ولكن كلنا ذو خطأ، والإمام النووي أخطأ في هذا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. منذ صغره طلب العلم حتى على أبيه، وكان من أساتذته الكثير من العلماء المعروفين في زمانه. ولما بلغ 19 سنة قدم إلى دمشق، وسكن هناك في المدرسة الرواحية، وكان فيما بعد ذلك طالبا للعلم مشتغلا بالعلوم حوالي 20 سنة، وقد ألف الكثير من الكتب، ومن أهم هذه الكتب 40 النووية في الحديث، وهذا قد درسناه في المسجد هنا وحفظناه طبعا إذا كان الأخوة يذكروا. الإرشاد في أصول الحديث أو الإرشاد في علوم الحديث، والإيضاح في مناسك الحج، بستان العارفين، تحفة الطالب، هنا الأذكار، رياض الصالحين، المجموع، وهو كتاب عظيم في فقه الإمام الشافعي، وغير هذه الكتب التي كتبها هذا الإمام الذي بلغ من العمر 45 سنة ثم توفاه الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. الإمام النووي wurde im Jahre 631 nach Al-Hijra, nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, geboren, und er starb im Jahre 676 nach Al-Hijra. Das bedeutet 1233 bis 1277 hat er gelebt, rahimahullah ta'ala. Er ist Al-Imam Muhyi al-Din Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf und so weiter bis Al-Nawawi. Al-Nawawi ist sozusagen eine Bezeichnung für ein Dorf im Süden von Syrien in Huran, das heißt Nawa. Und dort hat er gelernt und dann war er in Medina und sein Vater hat ihm viel beigebracht. Er hat Fiqh gelernt, Hadith gelernt, arabische Sprache, Tauhid, und er war sozusagen von Anfang an, als er kleines Kind war, war er von den Leuten, die nach Wissen suchen wollten, und natürlich war er auch sehr schlau. Mit 19 Jahren war er wieder in Damaskus und er war in der Schule von Ar-Rawahiyya dort. Und er hat angefangen dann über 20 Jahre sozusagen nach Wissen zu suchen und er hat angefangen Bücher auch zu schreiben. Er war ein Imam, rahimahullah ta'ala, der so viel Wissen gehabt hat und er hat bei sehr vielen Shiuch gelernt und er hat auch sehr viele Schüler dann später. Aber trotzdem, trotz dieses Wissen von diesem Imam, rahimahullah, von An-Nawawi, hat er einen Fehler bezüglich Namen und Attributen von Allah subhanahu wa ta'ala. Er war sozusagen geneigt in Richtung Asha'ira Aqida bezüglich Namen und Attribute von Allah subhanahu wa ta'ala. Trotzdem möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm Barmherzigkeit schenken. Er hat diesen Fehler gemacht, weil in seiner Zeit sozusagen keinen gab, der sozusagen ihn in einer Diskussion richtig erklären konnte, dass er falsch gemacht hat. Aber trotzdem, barakallahu fikum, ist das der Beweis, wenn man auch sehr viel Wissen hat, kann es sein, dass die Person Fehler macht. Deshalb sagen die Gelehrten, An-Nawawi ist ein sehr groß Gelehrter, trotz dass er diesen Fehler gemacht hat, für ihn um Barmherzigkeit und Verzeihung. Er hat sehr viele Bücher geschrieben, und eins davon ist Riyad al-Salihin, Gärten der Gütigen oder Tugenden. Er hat die 40 Nawawi Hadithe geschrieben und das ist auch ein sehr schönes Buch. Das haben wir schon gelernt hier in der Moschee. Und er hat verschiedene Bücher geschrieben, zum Beispiel in Hadithlehre, in Usul al-Fiqh, in Madhab al-Shafi'i, ist sozusagen, barakallahu fikum, die Säule von al-Madhab al-Shafi'i. Das wird heutzutage, wenn wir über al-Madhab al-Shafi'i sprechen, dann ist al-Nawawi einer der wichtigsten Gelehrten, die dieses Madhab erklärt hat und zu diesem Madhab gerufen hat, rahimahullah ta'ala. Sie hat ein Buch, der hat geschrieben, al-Majmu' der hat Al-Muhadhib von Ash-Shirazi erklärt, rahimahullah ta'ala. Und barakallahu fikum, Al-Imam Al-Nawawi ist dann mit 45 Jahren, sehr viele Bücher hat er geschrieben, aber mit 45 Jahren war er gestorben, rahimahullah ta'ala. Das ist bezüglich Al-Imam Nawawi, weil wir mit Riyad al-Salihin anfangen werden. Barakallahu fikum. Und der Unterricht ist so aufgebaut, dass wir erstmal den Unterricht machen. Und dann, inshallah, wenn die Brüder hier in der Moschee, sage ich, Fragen haben, dann können sie ihre Fragen stellen. Und der Unterricht ist speziell für unsere Brüder, die in der Moschee sind, inshallah. Der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. يا أخو بارك الله فيكم الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين يعني وقع في بعض الأمور أنه مثلا جمع بعض الأحاديث التي أراد أن تكون كلها صحيحة ولكن بعض الأحاديث الموجودة في كتاب رياض الصالحين ضعيفة فلذلك حقق أهل العلم هذا الكتاب وشرح أهل العلم هذا الكتاب بارك الله فيكم ومن أجمل الشروحات على رياض الصالحين شرح للشيخ رحمه الله تعالى محمد بن صالح العثيمين والشيخ محمد بن صالح العثيمين بارك الله فيكم مات سنة 421 الهجرة يعني قبل حوالي 7 سنوات مات رحمه الله تعالى وهو من أعلام العلماء في هذا الزمان ومن أعلام أهل العلم وهو من العلماء الذين كان لهم فضل كبير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وكان معروفا بعلمه وبإخلاصه وتفانيه في خدمة هذا الدين كذلك بارك الله فيكم هذا بالنسبة للشرح أما بالنسبة لتحقيق الأحاديث فقد حقق الأحاديث المحققة سنأخذها من كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الشيخ الألباني أيضا من أعلام العلماء بل يعني قال فيه العلماء أنه من الذين رفعوا راية السنة في هذا الزمان رحمه الله تعالى فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير ويجعلنا وإياكم على طريق هؤلاء العلماء بارك الله فيكم دي أكليرونك فون رياض الصالحين دي أكليرونك فون رياض الصالحين werden wir von verschiedenen Büchern nehmen und speziell werden wir das بارك الله فيكم von der Erklärung von Sheikh Ibn Uthaymin رحمه الله تعالى starb vor ungefähr 7 Jahren Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala und Sheikh Ibn Uthaymin ist sehr bekannt für sein Wissen und für seine Da'wah-Arbeit und er hat sehr viele Schüler gehabt und Sheikh Ibn Uthaymin wie ich schon gesagt habe barakallahu fikum, hat Riyad Salihin erklärt und wir werden inshallah das nehmen Al-Imam al-Nawawi hat in seinem Buch Riyad Salihin sozusagen erklärt, dass er versuchte, die Hadithe zu sammeln, die sahih sind. Aber leider gab es manche Hadithe in Riyad Salihin, die sind schwach. Deshalb sollten die Gelehrten eigentlich die Hadithe nochmal klassifizieren und studieren. Und einer von den großen Gelehrten unserer Zeit, Sheikh Al-Albani, Muhammad Nasruddin Al-Albani, rahimahullah ta'ala, der starb auch so ungefähr vor 10 Jahren, 9 Jahren so ungefähr. Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, hat die Hadithe von Riyad al-Salihin nochmal geforscht, studiert und er hat seine Erklärungen zu diesen Hadithen gegeben. Das ist unser Barakallahu fikum. Sozusagen, das ist unser Plan, was wir haben werden. Riyad al-Salihin ist ein großes Buch, das ist kein kleines Buch, dass man von heute auf morgen alles macht mit den Hadithen. Deshalb muss man Geduld zeigen, barakallahu fikum. Und bevor wir es dann schon anfangen, bitte Italien nur eine Erklärung, und zwar, erstmal auf Arabisch. Ja, barakallahu fikum. طلب العلم فريضة على كل مسلم والذي يريد أن يتعلم دينه لا يظن أن تعلم الدين هو يعني بالجلوس والنوم لأن الإنسان إن جلس ونام ما لن يتعلم شيء وإنما طلب العلم يحتاج أولا مسؤولية ويحتاج همة عالية من طالب العلم ويحتاج منه صبرا حتى يطلب هذا العلم وهذه الأمور التي نتكلم عنها هي أمور للتأسيس يعني قضية أن تتكلم حول قصة أو تشرح للناس قصة فلان قال وفلان قال وفلان فعل وكذا هذا سهل يستطيع إنسان أن يفعله وإنما المراد من هذه الدروس بارك الله فيكم أن نفهم ديننا وأن نطلب العلم على أصوله وأن نتعلم هذه الأمور حتى ننقلها إلى غيرنا وليس تبقى لدينا الإنسان يطلب العلم أولا ليزيل الجهل عن نفسه ثم يزيل الجهل عن غيره وهذا لا يكون إلا بالمراجعة والمثابرة وأما إذا ظن الإنسان أنه يعني فقط جلس في الدرس وسمع شيء وقد تذكره اليوم بالمساء ولكن هل بعد يومين ستذكر هذا الحديث؟ فإذن لابد من الصبر والمثابرة بارك الله فيكم Bevor wir anfangen بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا Nur ein paar Wörter zu unserem Plan oder zu unserem Unterricht und zwar der Prophet Muhammad SAW sagte dass nach Wissen zu suchen ist eine Pflicht für jeden Muslim das wird und für jede Muslime auch mit Sicherheit Das wird ein Muslim und eine Muslime müssen nach Wissen suchen. Und wenn man nach Wissen sucht, dann wird man auch sozusagen den Weg richtig und klar sehen können. Aber wenn man kein Wissen hat, dann wird man niemals auf einer richtigen Basis und dann wird man niemals die Regeln kennen. Unser Unterricht ist hier, ist keine Geschichtserzählung. Durch diese Geschichtserzählungen und dass man paar Sachen erzählt, das kann jeder. Aber das ist nicht unser Unterricht. Unser Unterricht hier ist da, damit wir richtig lernen und die Basis unserer Religion lernen. Und das braucht von uns, dass wir barakallahu fikum bereit sind, dass wir Verantwortung tragen und drittens, dass wir Geduld zeigen. Weil das nicht einfach ist und dass man viel wiederholt. Okay, du kannst heute ein Hadith hören und dann kannst du das heute Abend oder morgen früh erklären. Aber, kannst du das auch in 10 Tagen wiederholen, dieses Hadith? Das ist die Frage in diesem Zusammenhang. Und deshalb, barakallahu fikum, wenn wir über solche Themen sprechen, dann ist das, damit wir, inshallah, unsere Religion richtig lernen. Und du musst überlegen, wie das am letzten Tag sein wird. Für jede Sekunde, was du hier, insha'Allah, was wir hier alle verbracht haben, dann gibt es Ajr, bi'ithni ta'ala. Das ist mit Lohn verbunden. Wenn man auch diese Hadithe kennt. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ich kenne diese Hadithe. Aber das ist eine Wiederholung. Und das ist eine Erinnerung. Und das ist etwas, damit man sich überlegt, wenn wir hier barakallahu fikum lernen bi'izni ta'ala so barakallahu fikum sollte man von Anfang an wissen was man haben will und wir wissen ya akhwa hadha ma'lum ladayna laysa kull an-nas yurid an yakun fi ad-darajat al-ula fi al-janna huwa yatlub hadha yatamanna walakin alladhi yarju dhalik huwa alladhi ya'mal li dhalika shay Nicht alle Leute bekommen nach ihren Wünschen. Nicht alle Leute bekommen nach ihren Wünschen. Es gibt viele Leute, die Wünsche äußern. Aber derjenige, der hofft auf die Begegnung Allah subhanahu wa ta'ala, ist derjenige, der etwas dafür tut. Und nicht, dass man denkt, barakallahu fikum, man kommt ins Paradies, ohne dass man etwas für Allah subhanahu wa ta'ala getan hat. طيب. Und als Basis für das Ganze Wir brauchen Al-Ikhlas. Wir brauchen Al-Ikhlas. Deshalb fangen wir auch mit diesem Kapitel Bizni Ta'ala an. Babul Ikhlas wa Ihdaru Niyati fi Jami'i Al-A'mali wal-Aqwal Al-Barizati wal-Khafiyya. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سورة البينة الآية الخامسة. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. سورة الحج الآية 37. وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. آل عمران الآية 9. هذا بالنسبة للإخلاص. والإخلاص بارك الله فيكم هو أن تكون النية صافية لله سبحانه وتعالى وأن يكون مبتغى العبد وجه الله مبتغى العبد وجه الله سبحانه وتعالى أي في عملك أن ترجو الله سبحانه وتعالى وأن يكون هذا العمل لله سبحانه وتعالى فلا بد لأي عمل صالح لا بد له من نية تكون هذه النية لله سبحانه وتعالى خالصة. سألت إحدى النساء الإمام أحمد عن الإخلاص فقال لها إذا كان عندك شعير إذا كان عندك شعيرا وقمحا فكيف تفعلين حتى يكون الشعير والقمح شعير وقمح يعني ليس مختلطة فقالت أخلص الشعير من القمح. قال كذلك الإخلاص. كذلك الإخلاص. فالإخلاص هو أنك بعملك تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى بحيث في هذا العمل لما تقوم بهذا العمل ما تنوي إلا هذا العمل لله سبحانه وتعالى. إذا كان يرضي الله سبحانه وتعالى فتتوكل على الله وتفعل، أما إذا ما كان يرضيه فتحجم عن هذا العمل ولا تقوم به. بارك الله فيكم. دي أستي كابيتل فاز فيا لانن فيردن إس الإخلاص. الإخلاص إس دي راين أبزيك. Die reine Absicht. Man sagt Aufrichtigkeit. Aber eigentlich Aufrichtigkeit ist nicht exakt zu übersetzen. Sondern Al-Ikhlas ist die reine Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala. In allen offenbaren und geheimen Taten und Äußerungen. Das wird in allen Handlungen. Wenn du handelst, dann musst du die Nia für Allah subhanahu wa ta'ala rein halten. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im sinngemäß übersetzt. Und es ist ihnen nicht anderes geboten worden, als dass sie Allah dienen. Aufrichtig ihm gegenüber in der Religion und rechtgläubig und das Gebet verrichten und die Zakat geben. Und das ist die rechte Religion. Das ist in Surat al-Bayyina, die Surah 98, die Ayah 5. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, im sinngemäß übersetzt, barakallahu fikum, weder ihr Fleisch noch ihr Blut erreicht Allah, sondern es erreicht ihn allein die Gottesfurcht, die ihr ihm entgegenbringt. 22, 37, Surat al-Hajj, die Ayah 37. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im sinngemäß übersetzt, sprich zu ihnen, ob ihr verbergt, was ihr in euren Herzen, was in euren Herzen ist, oder ob ihr es kundtut. Allah weiß es. Er weiß, was in den Himmeln ist und was auf Erden. Und Allah hat Macht über alle Dinge. Es gibt noch eine Aya, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مَا تُحِبُّونَ. Niemals werdet ihr Frömmigkeit erlangen, ehe ihr nicht von denen spendet, was ihr liebt. Das ist Surat Al-Imran, die Aya 92. Barakallahu fikum, diese Ayat, die sind Beweise in diesem Zusammenhang, dass man Ikhlas haben muss. Und Ikhlas bedeutet nochmal die reine Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala, dass etwas rein ist. Dass etwas rein ist. Und Ikhlas hat mit Niyya zu tun. Mit Niyya, mit deiner Absicht zu tun. Deine Absicht muss für Allah subhanahu wa ta'ala rein sein in deiner Tat. Das bedeutet, du machst das um seinetwillen subhanahu wa ta'ala. Für Allah subhanahu wa ta'ala tust du das. Und das heißt in diesem Zusammenhang, als Erklärung, eine Frau kam zu Imam Ahmed und sie hat ihn gefragt, was ist Ikhlas? Er hat gesagt, wenn du Roggen hast und Weizen hast und du willst die Roggen von Weizen sozusagen trennen, was machst du? Da hat sie gesagt, ich versuche die Roggen bei der Seite zu tun und die Weizen bei der anderen Seite zu tun. Und so habe ich die Roggen rein und habe ich sozusagen die Weizen rein. Der hat gesagt, das ist Ikhlas. Das ist Ikhlas. Das ist Ikhlas ist, jetzt du willst etwas tun. Machst du das wegen der Leute oder machst du das wegen Allah? Machst du das, damit die Leute mit dir zufrieden sind oder machst du das, damit Allah mit dir zufrieden ist? Und das brauchen wir am Anfang an, Barakallahu fikum, wenn wir nach Wissen suchen. Wenn wir nach Wissen suchen. Idhan fi qawli ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din. Al-dalil min hadhihi al-aya huwa kalimat mukhlisina lahu ad-din. Yani Allah subhanahu wa ta'ala amarak an ta'budhu mukhlisan. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعبده مخلصين له الدين يعني لما نصلي مخلصين لما نصوم مخلصين لله سبحانه وتعالى الآية الأخرى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها يعني الله سبحانه وتعالى لن ينال لحوم الدماء وإنما التقوى هذا إثبات للتقوى أهل الله سبحانه وتعالى أنت إنما هذا إثبات منك على أنك تخاف الله سبحانه وتعالى وتخلص لله سبحانه وتعالى وأما قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله أي الله سبحانه وتعالى يعلم الذي في الصدور النية محلها القلب وهذه مسألة مهمة جدا الله يحفظكم النية محلها القلب ولا محل لها في اللسان في جميع الأعمال في كل الأعمال الشرعية النية محلها القلب ولا محل للنسان بها فالذي يتوضأ يصوم يصلي يزكي ما يقول نويت أن أصوم نويت أن أصلي نويت أن أتوضأ نويت أن أزكي وإنما تكون النية لله سبحانه وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وصلى وتوضأ ولم نعلم أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نويت أن أصلي أو نويت أن أصوم أو نويت أن أتصدق لا يا أخوة وإنما كان ذلك لله سبحانه وتعالى والنية أصلها من النوى والنوى هو الشيء الذي يكون في داخل الشيء النوى الذي يكون في الداخل وهو الشيء الصغير الذي يكون في الداخل وكذلك النية في القلب محلها لأنه داخل في القلب فإذا أنت أردت أن تفعل شيئا أو تقوم بشيء فيكفي هذا الذي في القلب والنية هي الإرادة القلب أو المتوجهة في القلب لجلب مصلحة ودرء مفسدة فهذه هي بارك الله فيكم النية هذه هي النية يعني هي شيء إرادة في القلب إرادة قل أنا أريد فهذه الإرادة تكون في القلب أصلا فأنت انبعثت عندك إرادة في القلب لفعل شيء أو لترك شيء فهذا هو النية والنية محلها القلب والله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلب ولا يخفى عليه شيء كما قال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه. ذاك يجب على العبد أن ينوي لله سبحانه وتعالى وأن يخلص النية لله سبحانه وتعالى في جميع عباداته وفي عمله، يكون هذا المؤمن مخلصا، وينبغي أن يستحضر النية في جميع العبادات، في جميع العبادات. بارك الله فيكم. Diese Ayat, die wir erklärt, die wir schon sozusagen gesprochen haben, diese Ayat, die sind alle in einem Zusammenhang. Und zwar, das hängt mit dem Herzen zusammen und das hängt mit deinem Willen zusammen. Das heißt, was willst du? Und der Wille ist die Niyya eigentlich. Und die Niyya, die Absicht, ist dein Wille. Das ist ein Willen im Herzen. Die Niyya ist dein Willen im Herzen oder dein Wille im Herzen, dass du etwas tust oder etwas nicht tust. Dass du eine Handlung begehst oder nicht. Das ist dein Willen, was du hier im Herzen hast. Und die Niyya ist im Herzen, weil auch die Bedeutung von Niyya mit dem Niyya kommt von Kern. Von Kern. Oder etwas, was bedeckt ist. Und das ist der Kern, wenn du das unter dem Boden tust. Das ist auch das Gleiche. Die Niyya ist in deinem Herzen. Und dass man die Niyya ausspricht, das kennen wir in unserer Religion nicht. Das heißt, wenn du Wudu machst, wenn du dich wäschst vor dem Gebet, wenn du Zakat gibst, wenn du fastest, wenn du betest, dann brauchst du nicht zu sagen, ich beabsichtige jetzt, wie viele Leute das machen. La hawla wa la quwwata illa billah. Das steht vor dem Gebet. Nawaitu an usalli salata. Es gibt sowas nicht im Islam. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. er hat gebetet, er hat gefastet, er hat Zakat gegeben, er hat Wudu gemacht. Und er hat niemals gesagt, nawaitu an asum, nawaitu an usalli, nawaitu. Weil die Niyya, das ist dein Wille und das ist in deinem Herzen. Du brauchst es nicht zu sagen. Und hier kommt die Sache, barakallahu fikum, dass Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Ali Imran 3, die Ayah 29, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gesagt, ob ihr verbergt, was in euren Herzen, oder ob ihr es kundtut. Allah weiß es. Deine Niyya kennt Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb, was ist dein Niyya? Dein Niyya ist dein Willen, etwas zu tun. Oder zu verlassen. Das ist. Das heißt, wenn du im Gebet stehst, dann sagst du Allahu Akbar und fertig, Punkt. Weil, warum stehst du in der Moschee? Warum bist du zum Beispiel in Wudu-Raum gegangen? Warum bist du gegangen? Das ist klar, um Wudu zu nehmen. Warum stehst du jetzt in der Moschee? Um zu beten. Das ist klar. Deshalb, du brauchst das nicht so sagen. Erstens. Zweitens, Allah subhanahu wa ta'ala weiß alles. Und deshalb musst du in dein Willen oder in deine Absicht Allahs Wohlgefallen ersuchen. Das heißt, du machst das für Allah subhanahu wa ta'ala. Drittens, in jeder Tat, wenn du etwas tust, dann musst du das für Allah subhanahu wa ta'ala tun. Und hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und es ist ihnen nichts anderes geboten worden, als dass sie Allah dienen, aufrichtig ihm gegenüber. Das wird die Ikhlas dabei haben. Die Taten, die Handlungen, die wir für Allah subhanahu wa ta'ala bringen, die müssen für ihn sein. Und die Niyya muss für Allah subhanahu wa ta'ala sein. Und hier, Sheikh Ibn Uthaymin sagt, und hier gibt es drei, sozusagen, barakallahu fikum, drei wichtige Themen. Niyyat al-Ibada. Thalath umur muhimm. نية العبادة ونية أن تكون العبادة لله ونية أنه قام بذلك امتثالا لأمر الله. ثلاث مسائل. أنت تريد تفعل شيء عبادة، والعبادة يا أخوة يجب أن تكون بالدليل، يجب أن تكون بالدليل. يعني نحن ما نستطيع أن نعبد الله سبحانه وتعالى كما نحب، كما نريد، إنما نحن نعبد الله على مراده كما أمرنا وكما بين لنا، وليس والله كل واحد يفعل شيء على رأسه بالعبادة. لا، العبادة لكل عبادة في شيء معين تفعله، كيف تتوضأ نعلم، كيف تصوم نعلم، كيف تصلي نعلم، من أين؟ بالدليل. إذن أولا نية العبادة، أنه هذا عبادة، هذا الذي أقوم به أنا عبادة لله سبحانه وتعالى، أنا لما أصلي لما أصوم أنا أعبد الله سبحانه وتعالى. مسألة أخرى أن تكون هذه العبادة لله، أن يكون هذا العمل لله سبحانه وتعالى. والثالثة أنني أفعل هذا امتثالا لأمره سبحانه وتعالى، وهذا أكمل شيء في النية. لذلك النية محلها القلب، محلها القلب. فقد ترى إنسان، قد ترى إنسانا يقوم بعمل وآخر يقوم بنفس العمل، ولكن هذا يقبل منه وهذا لا يقبل منه، والاثنان يقوم بنفس العمل. فنحن علينا الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. فذلك نحن ما نستطيع نحكم على نوايا الناس، إنما نحكم على أعمالهم، العمل صحيح غير صحيح، أما هذه النية هذه لله سبحانه وتعالى. Drei Themen sind wichtig, wenn wir über die Absicht sprechen. Und zwar, Barakallahu fikum, erstmal, wenn du eine Handlung der Religion praktizierst, dann muss erstmal die Nia da sein, dass du Allah anbetest, dass dies eine Anbetung ist, das ist Gottesdienst. Und das ist sehr wichtig. Warum? Damit du unterscheidest, ob das jetzt vom Leben ist, diese Tat, was du begehst, oder von der Religion. Wie wissen wir, dass eine Tat zur Religion gehört? Durch, die Antwort, durch Beweise. Durch Beweise. Sonst hat jeder sozusagen eine Religion nach seinem Kopf. Weil wenn wir keine Beweise haben, dann macht jeder, was er will. Und deshalb in unserer Religion, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ist dies klar. Wenn du etwas tust, dann muss erstmal von Religion sein. Und wie wissen wir? Durch die Beweise von Koran und Sunna. Das bedeutet, dass manche sagen, wir beten Allah so, wie wir wollen, wie wir wollen. Das stimmt nicht. Wir beten Allah so an, wie er von uns verlangt hat und wie er uns befohlen hat oder angeboten hat und nicht umgekehrt. Wie wissen wir, dass das zu Anbetung gehört? Durch Beweise von Koran und Sunna. Und wenn eine Handlung von der Religion ist, dann müssen wir erstmal die Nia haben, dass das zur Religion gehört, dass ich etwas tue. Zweitens, dass diese Nia für Allah subhanahu wa ta'ala rein ist. Das wird Ikhlas haben. Dass diese Nia für Allah subhanahu wa ta'ala rein ist. Das bedeutet, dass wir Ikhlas haben. Drittens, dass man die Nia hat, ich tue diese Anbetung um seinetwillen subhanahu wa ta'ala, wegen Allah subhanahu wa ta'ala. Und deshalb reden wir vom Herzen, wenn wir über An-Niyya sprechen, und nicht von anderen Bereichen. Wir reden im Herzen, weil die Niyya ist im Herz, weil die Niyya im Herzen ist. So, barakallahu fikum, gibt es eine Regel bei uns Muslimen, wir zensieren oder wir beurteilen die Taten, aber die Absichten beurteilt Allah. Allah beurteilt die Absichten, nicht wir. Weil wir nicht wissen, was die Leute von Absichten haben, außer dass die Leute uns sagen. Aber die Taten können wir beurteilen. Und deshalb ein Beispiel dafür. Du siehst zwei Leute, die sind nebeneinander und die tun das Gleiche, dasselbe oder das Gleiche. Hundertprozentig. Von einem wird angenommen und von dem anderen nicht. Weil einer wollte sozusagen durch seine Tat, dass die Leute ihn anschauen, dass die Leute ihn loben. Und der andere wollte durch seine Tat, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden ist. Deshalb sagen wir eine Regel, barakallahu fikum, da müssen wir lernen. Wir beurteilen die Äußerlichkeiten oder die äußerlichen Handlungen, aber die Absichten beurteilt Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, für uns ist das Äußerliche wichtig als das Innerliche. Weil wir nicht wissen, was du im Inneren. Das ist viel. Al-Kathir, ya Akhwa, yaqa' bihadhi al-Khata. Yaqul, wallah, qalbu tayyib. Wallah, qalbu, ya Akhi, ma aktharu ikhlasan. طيب مين قال لك أنت قلبه طيب؟ مين قال لك قلبه ما أكثره إخلاصا؟ مين قال لك أنه قلبه طاهر؟ مين قال لك قلبه صافي؟ من الذي قال هذا؟ أنت ما استطيع تقول هذا الكلام، هذا لله، الله يحكم على القلوب مو أنت. إنما نحن نقول عمله، عمله يدل على إخلاص، أو عمله عمل إنسان مخلص. Aber man hakum alayhi ala nawaya au ala qalbihi. Bitte, das ist sehr wichtig hier. Viele Leute machen diesen Fehler. Der sagt dir, sein Herz ist gut. Er hat sehr gutes Herz. Sehr barmherziges Herz. Er ist sozusagen, er ist aufrichtig. Ja, wie weißt du das? Wie weißt du das in diesem Zusammenhang? Dass das sein Herz gut ist oder sein Herz sozusagen rein ist und sowas. Das kannst du nicht beurteilen. Das kann nur Allah subhanahu wa ta'ala beurteilen. Und nicht wir. Aber was können wir beurteilen? Die Tat. Sind eine Person, die macht etwas. Da sagen wir, das ist falsch nach der Sunnah oder das ist richtig. Aber die Nia, das ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. لذلك الإنسان يجازى يوم القيامة على ما في قلبه، على ما في قلبه يجازى، يعني الأعمال مرتبطة بالنية وكذلك مرتبطة العمل نفسه والنية، وهذا سنتكلم عليه في شرحه بعد. فالبواطن عند الله والإنسان سيحاسبه على هذا، على عمله وعلى نيته. أما بالنسبة دنيا فهو يحاسب على عمله، على ظاهره. يعني إنسان مثلا سب، شتم إنسان آخر، هو شتمه فوقع في خطأ، قال والله نيتي كانت خير، أنا كنت أنوي بشتمه أن أعلمه. شو هاي نيتي غيانة؟ أنت شتمته. والله إنسان يذهب إلى الديسكو، أخي شو لوين رايح الديسكو؟ قل شو تذهب الديسكو حرام؟ يقول لك والله نيتي خير، أبحث لي عن مرة. يا سلام، ما شاء الله عليك، نسأل الله السلام. لذلك ننتبه لهذا. بارك الله فيكم. يا بارك الله فيكم. نوخ إدفس dazu. Am letzten Tag wird Allah subhanahu wa ta'ala mit uns abrechnen für das, was wir im Herzen gehabt haben. Das wird für das Innerliche, was wir in uns getragen haben. Und natürlich für die Taten, ob die richtig waren oder nicht. Aber in Dunya, diese Sache mit Absichten, das ist nicht unsere Sache. Wir, für uns in Dunya zählt im Diesseits, zählt für uns, was die Leute tun. Das heißt zum Beispiel, eine Person beschimpft den anderen. Der beschimpft ihn sehr schlimm. Und sehr schlechte Wörter, die ein Muslim eigentlich nicht sagt. Sag mal hier, du hast ihn beschimpft. Der sagt, ja, aber meine Nia war, ich wollte ihm beibringen. Na, was ist das von Nia? Du beschimpfst ihn sehr schlimm und dann sagst du, ich will ihm was beibringen. Das geht nicht. Du hast eine falsche Tat begangen. Oder, das haben wir in der letzten Zeit sehr viel, ein Muslim geht in die Disco. Ein Muslim geht in die Disco. Warum gehst du in die Disco? Sagt er, Nia ist sehr gut. Dann, was ist deine Nia? Ja, ich suche mir eine Frau. Ich will dort vielleicht eine Frau kennenlernen, sie zum Islam bringen und dann heiraten. Mashallah, so eine Nia hast du, ha? Da gehst du in die Disco, aber die Disco zu gehen ist haram. Du darfst es nicht. Sag, meine Nia zählt nicht hier für uns. Für uns zählt die Tat, ob die Tat richtig ist, die Handlung richtig ist oder nicht. Barakallahu fikum. Und deshalb das Letzte, inshallah. Ja. Bidhalika, barakallahu fikum, نفهم شيئا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. يقول الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فذاك الإخلاص يا أخو، الإخلاص. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا الإخلاص. وقال أحد السلف: قال: ما جاهدت نفسي على شيء كما جاهدتها على الإخلاص، ما جاهدت نفسي على شيء كما جاهدتها على الإخلاص. ذاك الإخلاص، الإخلاص يا أخو. في قوله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هذا يدخل فيه مسألة الرياء. يعني الإنسان إذا عمل العمل والنية لا تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، فهذا قد وقع في الشرك الأصغر وهو الرياء. فتركته وشركه، أي الله سبحانه وتعالى ما يقبل منه. وهذا إن شاء الله سنشرحه في الدرس القادم لما نتكلم عن حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر رضوان الله عليه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن انتبه، قد يأتي وأنت تريد أن تعمل الخير قل لك: أنت تفعل ذلك رياء. فلا، دافع هذا الشيطان إذا كنت تعمل لله سبحانه وتعالى. ففي كل خطوة تخطوها في ديننا تنظر أنت، تحسب أنت، هل هذه لله؟ فإذا كان كذلك فافعل، فافعل. أما إذا كان ليس لله فقف واخلص النية، راجع نفسك وثم اعمل في ذلك. ورحم الله من التفت إلى همه أو من اشتغل بهمه. أسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم. بارك الله فيكم. لبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت دس الله سبحانه وتعالى جزاكت هات: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. إيش بن بريست ديس بتسيتليه دس من نيبن مية إدفاس باي جزلت في أين تات بجيت und der beigesellt neben mir anderen, dann verlasse ich ihn und seine Tat für das, was er beigesellt hat. Und das hängt mit der Nähe zusammen. Das heißt, wenn du eine Tat begehst, nicht für Allah subhanahu wa ta'ala, oder du machst das für Allah, ja, aber dabei willst du, dass die Leute dich loben oder dass die Leute mit dir zufrieden sind, das bedeutet, deine Nia ist nicht mehr rein für Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird Allah von dir nicht annehmen. Aber wenn du die Tat begehst oder die Handlung praktizierst nur wegen Allah, das wird nur um seinetwillen, damit Allah mit dir zufrieden ist, dann hast du das geschafft. Deshalb sagen die Gelehrten: wir haben uns nicht so bemüht, wir haben uns nicht so bemüht, wie wir uns bei Al-Ikhlas bemüht haben. Das ist die schwierigste Tat in unserer Religion, ist Al-Ikhlas. Weil diese Riya, das bedeutet Augendienerei oder Angeberei oder Barakallahu fikum, dass man etwas tut nur wegen der anderen, das kommt sehr schnell. Du betest, dann kommt jemand rein, der Shaitan kommt zu dir, sagt: ja, der guckt dich an, mach dein Gebet richtig. Dann fängst du an, richtig zu machen, dann hast du Riya. Aber hier auch aufpassen. Hier aufpassen. Nicht, dass der Shaitan zu dir kommt, du willst eine gute Tat begehen, dann kommt der Shaitan und sagt: ach, du machst das Riya, du machst das wegen Augendienerei, Angeberei. Dann machst du das nicht mehr. Dann hast du nochmal Riya begangen. Warum? Weil du das verlassen hast wegen der Leute, nicht wegen Allah. Damit die Leute nicht mehr sagen: ja, du machst das, ja, deshalb machst du das nicht. Und das ist falsch und das ist falsch. Deshalb sagen die Gelehrten, dass man eine Tat begeht wegen der Leute, ist ja. Und dass man eine Tat verlässt wegen Allah, um seinetwillen praktiziert werden, nicht wegen der Leute. Deshalb aufpassen in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum. Das nächste Mal, inshallah, in Riyadh al-Salihin werden wir die Basisüberlieferung unserer Religion behandeln. Und zwar Hadith von Umar, radhiyallahu alayhi, innama al-a'malu bin-niyyat. Und die Brüder, die das kennen, die sollen das nochmal wiederholen und nochmal lernen. Und diejenigen, die das nicht kennen, versuchen das nochmal zu lesen. Barakallahu fikum. Hadith Umar, radhiyallahu alayhi, innama al-a'malu bin-niyyat, wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha, aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilayh, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Das bedeutet Hadith Umar, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alayhi wa sallam sagen, die Taten sind entsprechend den Absichten und jedem Menschen gebührt, was er beabsichtigt hat. Wer also seine Auswanderung um Allahs und seines Gesandten Willen unternahm, dessen Auswanderung war für Allah und dessen Gesandten. Und wer seine Auswanderung unternahm, um im Diesseits etwas zu erreichen oder um eine Frau zu heiraten, dessen Auswanderung war für das, dessen wegen er auswanderte. Al-Bukhari Muslim haben diese Überlieferung überliefert. Wer das kann, Barakallahu fikum, der soll das nochmal lernen, auswendig versuchen zu lernen. Und die Erklärung kann man auch nochmal hören. Da kann man auch im Internet das hören auf Audio Islam, Islam mit Doppel A, www.audioislam.de, und da kann man dort die 40 Nawawi Hadithe hören, und das ist das erste Hadith von den 40 Nawawi Hadithen. Ich habe eigentlich diese Überlieferung, dieses Hadith ausführlich erklärt. Da kann man, barakallahu fikum, das nochmal zuhören und vorbereiten für den nächsten Unterricht. Der nächste Unterricht von Riyadh al-Salihin wird Montag sein, bi'idhni ta'ala. Deshalb, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya akhu, barakallahu fikum, alladhi ya'rif hadha al-hadith, inshaAllah, yahfadhu marra ukhra. والمرة القادمة يوم الاثنين القادم إن شاء الله نتكلم حول هذا الحديث. والذي يريد أن يسمع كذلك الذي يريد يسمع شرح الحديث مرة أخرى يذهب إلى صفحتنا أوديو إسلام إسلام دوبل آ، وهناك موجود شرح الحديث يعني مفصل، فاسمعه حتى إن شاء الله المرة القادمة نبدأ بالحديث الأول من رياض الصالحين، وهو حديث إنما الأعمال بالنية. فأسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منه ومنكم. وطبعا اليوم نحن بدأنا بالدروس، جزاكم الله خيرا، بدأنا بالدروس مرة أخرى، فذلك كنا قد انقطعنا عن هذه الدروس، فإن شاء الله شوي أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا. يا أخوة، أنا مستعد أعمل درس لواحد على كل، يعني العدد ما يهم إن شاء الله. بارك الله فيكم. Wir haben neu jetzt angefangen, weil wir jetzt für ungefähr 2 Monate hier in der Moschee aufgehört haben, und wir rollen nochmal sozusagen von vorne an, inshallah, diese Unterrichte. Das bedeutet, wir machen dann weiter, dann in den nächsten Tagen, inshallah, غدًا بإذن تعالى الثلاثاء نكمل في الفقه في بلوغ المرام inshallah سبل السلام شرح بلوغ المرام. كنا وصلنا إلى كتاب الصلاة. قد نعمل مراجعة سريعة إن شاء الله. الأربعاء نكمل في دروس القرآن. الخميس بارك الله فيكم عقيدة، والجمعة لغة عربية. يعني بس غيرنا بالنسبة للغة العربية. بارك الله فيكم. Die Sache ist so, wie ich schon gesagt habe, morgen machen wir Fiqh weiter, Subul Salam. Vielleicht machen wir eine kurze Wiederholung und dann machen wir richtig die Unterrichte. Ich habe gesagt, ja, diese Unterrichte, ich weiß, dass die Leute nicht so viel Geduld haben. Das ist für sie schwer. Aber wenn man richtig den Islam lernen will, dann muss man auch, barakallahu fikum, bereit sein. Aber wenn man, schaut mal unsere Lage, la hawla wa la quwwata. Auf jeden Fall. Dann Mittwoch machen wir weiter mit dem Koranunterricht. Donnerstag machen wir Aqida-Unterricht. Wir werden mit einem neuen Buch anfangen, inshallah. Und dann, bi'idhni ta'ala, Freitag machen wir arabische Sprache, bi'idhni ta'ala. Das ist unser Programm. Wenn ich dann am Samstag und Sonntag da bin, dann machen wir weiter mit Mukhtasar bin Hajj al-Qasidin. إذا كنت في نهاية الأسبوع موجود يعني دائما نعمل يوم السبت والأحد مختصر منهاج القاصدي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير وكما ذكرت أنا يكفيني واحد أو اثنين يأتوا للدرس أنا أكمل الدرس وما أتيت أيضا الحمد لله رب العالمين كفى الله المؤمن القتال آمين يا جامعة قال له أنت مسكر وأنا مبطل إيه دقيقة بس بعدين دقيقة لحظة wegen Paltok, der Unterricht ist, Barakallahu fikum, heute habe ich mit Abu Jamal gesprochen, der hat gesagt, bitte und sowas, das geht nicht, weil auch manche Brüder und Schwestern hier bei uns in der Moschee, wir sind ein bisschen Moscheonistisch geworden, oder Statistisch geworden, weil manche Brüder und Schwestern von unserer hier Moschee, die können in dieser Zeit vielleicht nicht in die Moschee kommen, deshalb wollen sie auch den Unterricht mitverfolgen. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir machen das, dass sie auch per Paltok inshallah reinkommen können. So, barakallahu fikum, von Paltok. Passt auf, ja, weil wenn man Probleme macht oder sowas, dann breche ich das sofort ab und dann gehen wir raus. Das wird, ihr bekommt keinen Unterricht mehr. Warnung ist das, ja. Wie man das gehört hat. Ich habe gesagt, wenn sie Probleme mit Internet machen wollen, dann beende ich den Internet. Nicht mehr. Wenn sie wollen, dann kommen sie nach Hause. Der Mokka Audio Islam mit Doppel A. A, A, U, A, U, D, I, U, O, I, S, L, A, A, m.de بالانجليزي قولها ها او او او د اينو www.audio والله العظيم Seid in unserem Moschee und ihr kennt unsere Seite nicht. Wallah, Katastrophe. Wirklich, wirklich. Nee, der Unterricht ist ab 18.30 Uhr. Der Unterricht ist ab 18.30 Uhr. Ja, der Unterricht ist ab 18.30 Uhr, inshallah. طيب. طيب, barakallahu fikum. هذا اللي عنده سؤال يتفضل. لحظة خليك أول شيء. هذا شيء آخر هذا الشيطان ليوسوس لك في الصلاة نحن نتكلم على شيء آخر عموما أنت عموما اسمع أجيبك يقول الأخ يقول الشيطان قد يأتيك ويقول لك هذا رياء فماذا تفعل أنت انتبه أخي بارك الله فيك أنت في أي عمل تقوم به في الدين صلاة صيام صدقة كذا أنت لما تعطي لما تقوم لما تصوم تجعل النية لله ما يهمك إذا الناس قالوا لك أنت غلط صح كذا ما عد طالما أنه عندك دليل وهذا لله سبحانه وتعالى أيوة لله هل الشيطان يأتي هل أنت تصلي فأتيك الشيطان شوف أنت عم تصلي الله أكبر لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يجيك الشيطان لله انتبه يجيك الشيطان يقول لك يا منافق قل لك يا منافق أنت تفعل هذا بس مشان يشوفوك فأنت شو بتجي تعمل واحد ما يكون عنده علم جاهل فيصير يخرب صوته أو يصير يعمل شيء على الأساس يعني أنه حتى الناس ما يروح فدخل في الرياء المسكين. فهم؟ هذه واحدة. هل الثانية يأتي الشيطان هو هكذا الحمد لله رب العالمين. يأتي الشيطان يقول له شوف فلان ينظر إليك وصوتك مو حلو شوي حلي صوتك فيبدأ الحمد لله رب ها؟ فهذا أيضا وقع في الرياء. نينهم طب ماذا يفعل المؤمن الآن؟ الله أكبر. إجا الشيطان منافق ولا منافق الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يا منافق يا رياء أنت تشفلان يشوفك ذا مالك يوم الدين إياك نعبد ما تقطع تكمل الآن حتى تقول لي الوسوسة زادت علي أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو في هو الشيطان اسمه خنزب هذا يعني أقول هو الذي يأتيك في الصلاة فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشان تنتهي من كل الشياطين فهذه بارك الله فيكم لما تدور الشيخ لا في الصلاة هيك يعني بس لا مو له تعمل له هيك تف يخبطك بوكس بعينك طيب بارك الله فيكم تبغون اشكلت أنا في خاقة نعم صح ما في هذه الأمور فيها عيب. تبرودة اشتلت أنا في خاقة ونزاكت في فرد اس كمينت مت دم شيطان وين إر وين دو زم بيشبيل إم جبيت بيست واس ماخست دو وين در شيطان زو دير كومت هير جبت اس دري موغليكايتن شاوت مان باس أوف بيتي ويل داس ويختيغ إس داس باسيرت أونس ألن داس باسيرت مت أونس ألن دو بيتس زم بيشبيل يتس الله أكبر الحمد لله رب العالمين در شيطان كومت سو دير دزاك دو هايش لا Du heuchst la, du machst nur deine Stimme gut, damit die anderen dich zuhören. Ha? Was macht einer hier? Weil er unwissend ist. Der fängt an, seine Stimme schlecht zu machen, damit die Leute sozusagen ihn nichts mehr anzuschauen. So hat man Ria begangen. Warum? Warum machst du jetzt deine Stimme schlecht? Wegen der Leute. Nicht wegen Allah mehr. Dann bist du im Netz von Shaitan gefallen. Jetzt die zweite Möglichkeit. Du betest zum Beispiel, du liest Alhamdulillah, der Shaitan kommt hier, sagt, schau mal, der guckt dich an und der guckt dich an und deine Stimme ist nicht so schön, mach das besser, mach dein Gebet mehr, so zeig, dass du richtig bist. Dann fängt man, seine Stimme besser zu machen und schöner zu machen oder weiter, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Linger. Damit man sagt, da hat man Riya auch begangen. Jetzt die dritte Möglichkeit ist, der Shaitan kommt zu dir. Du Heuchler, du Angeber, du machst weiter, als ob der Shaitan nicht da ist. Aber wenn das zu stark geworden ist, was machst du? Du machst auf der linken Seite, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, dreimal spucken ohne Speichel auf der linken Seite, auch während des Gebetes, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, dieser Shaitan heißt Khunzab. Und das kommt zu einem Gläubigen, während der Gläubige betet. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. So macht man. Und das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. Weil manchmal bei letztem, du willst Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Während Assalamu alaikum, sag, schau mal, wie die Leute dich anschauen, ja? Die schauen, dann machst du wa rahmatullah. Das ist vorbei. Nur wegen ihnen. Deshalb, Wallah al-Azim, wir überlegen uns nicht. Wir denken nicht über solche Themen. Bei uns ist ganz normal, wir denken alle unsere Taten, die sind für Allah. Wir denken überhaupt nicht. Wenn man zum Beispiel, das werden wir das nächste Mal ein bisschen erklären, weil das ein sehr wichtiges Thema ist. Wenn man auch kommt, sagt ja, schau mal, ich komme in die Moschee und ich sitze im Unterricht und schau mal, wie die Leute mit mir sind. Das ist auch Riya. يعني الذي يا أخواتي يقول أشوف أنا أتي المسجد وأفعل وأفعل وأفعل والناس معي شو ما يحترموني وكذا هذا أيضا صار رياء ليش أنت تجي المسجد لهم أم لله إما إم كوبف إدوس هابن إستسفى الله أو دف دي لويت دس إز فيشتي نعم Nein, das ist wachst du das wegen was jetzt? Wegen was du hast Angst vor Allah, Das ist anders jetzt. Schaut mal. Der Bruder stellt eine Frage und sagt, was ist jetzt, wenn ich weiß, hinter mir gibt es Leute und ich kann lang machen oder ich kann kurz machen. Und ich mache kurz, damit ich kein Riya bekomme von Shaitan oder damit der Shaitan mich nicht einflüstert. Die Sache ist so, immer deine Nia. Angenommen, ja? Hinter mir gibt es Leute, ich gucke mal, ich will eigentlich, angenommen, Surat al-Kahf lesen, ganz. Aber ich gucke so, sehe Bruder so, uff, der kann nicht stehen. Der hat Termin, der macht mir. Wir müssen gehen. Der dritte, ich sehe ja, der hat Problem. Deshalb mache ich nicht lang. Aber hier ist das Riya. Nein, das ist kein Riya hier. Hier machst du nur, damit das Leichte für die Leute ist. Das Gleiche ist, zum Beispiel, wir sagen, Leute, wir brauchen in der Moschee Geld. Wir brauchen Spenden. Keiner gibt Spende. Dann steht einer und der sagt, hier, 1000 Euro von mir. Seine Nähe hier ist nicht damit, die Leute sagen, ja, super. Sondern seine Nähe ist, damit die Leute sozusagen, damit die Leute Mut bekommen, damit sie spenden. Das ist kein Problem, das ist richtig. Auch das ist wie in diesem Fall, was du sagst. Das heißt, wenn ich lang mache, dann vielleicht bekomme ich Riya. Dann lieber kurz mache, das ist kein Problem. Aber für Allah, nicht wegen der Leute. Ja, das ist in Ordnung, das ist kein Riya. Wadih, al-Kalam. Insan yusalli fi nas, Insan yusalli imamun. فماذا يفعل يريد يصلي يطيل ولكن ينظر إلى وضعهم يشوف هذا مريض وهذا عنده حاجة وكذا وهي فلا يطيل هذا ما في رياء ما دخله في الرياء أو مثلا إنسان في الصلاة يعني هو يريد يطيل ولكن يخشى على نفسه إذا أطال يدخله الشيطان في قصة ليس من أجل الناس وهو أما هو يعني عفوا أنه ما يطيل في الصلاة كثيرا فهذا لا بأس به والله تعالى على وعلم وهو لا يعتبر رياء نعم هل يجتمع الشيطان الملائكة في مكان واحد ايه معقولة ما كانوا مجتمعين في الجنة طيب اخي بارك الله فيك اذا هناك هذا امر اخر اليس عندك قرين وليس معك ملائكة معقبات هي أثناء العبادة حتى لما تحفك الملائكة هذا لا يعني أنه ما في وسوسة شيطان ذكر الشيء لا يعني نفي غيره فهنا في شيطان خاص في هذه المسألة يعني هذا شيطان خاص في هذا الشيطان هذا إذا سمع الأذان هرب وله ضراط حتى ما يسمع الأذان فإذا قيمت الصلاة إجا يأتيك من يسارك ويبدأ يقول لك تذكر عيلتك تذكر كذا تذكر كذا تذكر كذا فأنت حتى يذهب الخشوع دي بودا اشتلت أنا فخاجة ونزاك gibt es dass wir Engel und Teufel auch an der gleichen Stelle haben ja das geht du hast zum Beispiel dein Karin dein Jinn der mit dir immer ist Und du hast auch Engel, die dich beschützen. Wenn man sitzt zum Beispiel und Allah erwähnt, da gibt es Engel, aber der Shaitan kommt und flüstert ein. Das wird ist da. Aber das ist die Prüfung für einen Menschen. Was ist bei ihm stärker? Was der Shaitan sagt, Einflüsterung ist, oder was Allah, oder was die Engel, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Bitte den Unterschied zwischen Punkt 2 und 3 bezüglich der drei wichtigen Themen der Nia erklären. Wenn man das Gefühl hat, Augendienerei zu begehen, ist es dann ausreichend, sich die Nia nochmal in Erinnerung zu rufen, um wieder zu reinen Absicht zu gelangen? Nein, das ist nicht so. Erstmal die drei Punkte, die wir wegen Nia erwähnt haben. Erstmal die Absicht der Anbetung. Das bedeutet, ist das Anbetung, was du machst, oder etwas, was zu Dunya gehört? Was willst du hier? Willst du eine Pflicht tun? Willst du eine beliebte Handlung tun? Das ist das Erste. Zweitens haben wir gesagt, deine Nia muss für Allah sein. Drittens, Du machst das, weil Allah das befohlen hat. Nicht zum Beispiel, weil ein anderer das gesagt hat. Und das ist der Kern von Ikhlas. Das sind jetzt die drei wichtigen Themen bezüglich An-Niyya. Was ist der Unterschied zwischen 2 und 3? Zwischen 2 und 3 ist, einmal du machst das für Allah und einmal machst du das nur, weil Allah das befohlen hat. Jetzt die andere Frage, wenn man das Gefühl hat, Augendienerei zu begehen, ist es dann ausreichend, sich die Niyya nochmal in Erinnerung zu rufen, um wieder zur reinen Absicht zu gelangen? Nein. Wenn man das Gefühl hat, dass man Augendienerei macht, dann macht man die Tat für Allah subhanahu wa ta'ala und macht weiter für Allah subhanahu wa ta'ala. Es kann sein, dass der Shaitan zu dir kommt. Wir haben doch dieses Beispiel gegeben. Der Shaitan kommt zu dir, der sagt dir, du machst Augendienerei hier. Was machen manche Leute? Die fangen an, zum Beispiel, du willst 15 Mal Subhana Rabbi al-Azim sagen. Im Rukur. Du fängst, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Der Shaitan kommt zu dir. Schau mal, 5 hast du gemacht jetzt. Der Shaitan kommt zu dir, der sagt, ja, du mach das, damit die Leute gucken, du bist Mu'min, du machst lang. Was machen manche Leute? Sofort, Allahu Akbar. Entschuldigung, Sami Allahu liman hamid. Falsch. Mach deine Anbetung weiter. Aber wenn du wirklich denkst, die Leute gucken dich an und du machst es wegen sie, dann bittest du Allah um Verzeihung und machst du weiter sozusagen mit einer neuen Niyya, die für Allah subhanahu wa ta'ala ist. Aber das ist sehr schlimm im Gebet, wenn du Augendienerei hast, weil die Anbetung, la hawla wa la quwwata illa billah, ist fast ajrlos geworden. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Yani, ma al-farq bayna an-nuqta al-thaniya wa al-thalitha fi al-qadi? Qulna niyyat al-ibad, yani shu hiya an-niyya li 'indak? 2, an takun lillah, al-ibada hiya lillah. Wa 3, annahu alladhi yaqum bil-ibada ma yaqum biha illa lillah. Shu al-farq bayna al-thaniya wa al-thalitha? Wadih. الفرق هنا أنه مرة أنت مخلص لله سبحانه وتعالى ومرة ما تقوم بهذا العمل إلا لأن الله أمرك به هو لله ولكن تقوم به لأمره سبحانه وتعالى مرة لله ومرة لأمره سبحانه وتعالى. أما السؤال الآخر, إذا الإنسان كان عنده شعور أنه يرائي فماذا يفعل؟ هل يبدأ بنية جديدة؟ على حسب إذا كان هذا وسوسة شيطان فيتابع عمله. مثاله, إنسان يريد يعمل 10 مرات سبحان ربي العظيم في الركوع, قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم, أتى الشيطان قال يا مرائي تريد يروك أنك أنت مؤمن تعمل كثير. فبعض الناس ماذا يعمل؟ مثلا سمع الله لمن حمده, هذا غلط. أكمل 10 مرات وتابع صلاتك كأنه ما في شيء. أما إذا فعلا إنسان مثلا أراد يعمل شيء وشعر أنه كأنه مال الآن ليرضي الناس, هنا يقف يجدد النية ويطلب من الله سبحانه وتعالى أو يسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص. هذا الفرق بين 1 و2. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم تفضل. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية نزلت, فلما نزلت هذه الآية ذهب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكون, يقول أمرتنا بالصلاة فصلينا وأمرتنا بالصيام فصمنا, ولكن أن يحاسبنا الله على ما في قلوبنا فهذا أمر لا نستطيع. فأنزل الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأنت محاسب على ما عملت وليس على ما في صدرك. يعني مثلا قد إنسان الآن يشوف مرأة في الشارع فيجيه أنه يريد يزني، الله ما يحاسبك إذا ما زنيت أو إذا ما هميت بالزنا. أما إذا هميت بالزنا أو فعلت شيء بدأت والله تطلع أعوذ بالله، ما هو زي أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، نسأل الله ما يجعلها في عيني بقرة، يختلف الأمر. أما إذا كان الأمر بارك الله فيكم أنه مثلا يعني كما أما إذا ما فعل شيء كذا ما يحاسبك الله، لأنه هذه الأفكار تأتي لكل إنسان، هذا لن تستطيع أبدا. ذلك الحمد لله رب العالمين، شوفوا هذا الفضل العظيم للصحابة أن الله سبحانه وتعالى بهم، الله سبحانه وتعالى يعني نسخ الآية الأولى. بارك الله فيكم دي بغودة ذاك was ist mit dem Allah barakatuh. Nein. Der Bruder stellt die Frage. Der Bruder stellt die Frage und zwar bezüglich dieser Barakallahu fikum Gedanken, die wir im Herzen tragen. Diese Gedanken, die wir im Herzen tragen. Was ist mit diesen Gedanken? Sind das auch Absichten oder wie ist das? Barakallahu fikum, pass auf. Allah subhanahu wa ta'ala hat in Surat al-Baqarah herabgesandt. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was in euren Herzen ist und was ihr kundtut. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala euch mit euch abrechnet für das, was ihr in euren Herzen trägt. Die Sahaba radhiyallahu alaihim kamen zum Propheten. Sie haben geweint. Sie haben alle weinend und sie kamen und sie saßen auf ihren Knien. Sie haben gesagt, oh Prophet, Allah hat uns befohlen, dass wir beten, wir haben gebetet. Fasten, wir haben gefastet. Alles haben wir gemacht. Aber dass Allah subhanahu wa ta'ala uns für das, was wir im Herzen tragen, auch zur Rechenschaft zieht, das können wir nicht. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von einer Seele nicht mehr, als was sie erträgt. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Das bedeutet, sie wird mit den Seelen oder mit der Person wird abgerechnet, das was die Person gemacht hat, getan hat. Das heißt, solange gesagt hat, solange du keine Handlung gemacht hast, wirst du nicht zur Rechenschaft gezogen. Und das ist natürlich, barakallahu fikum, auch der Wert von Sahaba, was wir in unserer Religion haben müssen, dass Allah subhanahu wa ta'ala wegen ihnen diese Sache abgeschafft hat, subhanahu wa ta'ala, oder ersetzt hat. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt einen Gedanke hat im Kopf, dass man etwas Schlechtes macht, das ist gar nicht. Solange man sagt, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Aber dass man etwas tut oder versucht zu tun, das ist hier der Fehler. Und hier wird Allah subhanahu wa ta'ala mit dir abrechnen. wenn du was tust, sagst und sowas, das wird Handlung. Oder wenn du wirklich das so absichtlich gemacht hast, aber du konntest das nicht tun. Angenommen, eine Person, der will Alkohol trinken. Und der geht zur Kaufhalle, um Alkohol zu kaufen, damit er trinkt. Der geht, der sieht, die Kaufhalle ist zu. Und deshalb ist er zurückgegangen. Diese Person hat eine Sünde begangen, als ob diese Person Alkohol getrunken hätte. Genau. Aber die Person geht auf dem Weg, sagt die Person, Subhanallah, was tue ich? A'udhu Billah, ich will das nicht mehr. Und er kommt zurück, der bekommt eine gute Tat. Ein Hasana bekommt er das. Möge Allah uns bewahren. Na. Egal jetzt, ja. Ja, natürlich. Das haben wir. Das habe ich doch erklärt. Das habe ich jetzt gerade erklärt. Mit der Person, die was Gutes machen will. Okay. Inshallah, wir. لا مين عنده لسه في الدرس بارك الله فيكم اللي عنده في الدرس يتفضل اللي ما عنده انا ذا نشوف نعم انا جيت السلام مع كنت راكع قدر الله انه انت قلت انا قلت الله اكبر انت قلت سمع الله من الحمد فركعت بعد الشباب راكعين يعني فأنا اعتبرت أنه ما لأنه تقل السمع الله من الحميدة مع الله أكبر معي فما اعتبرتها ركعة بس كانت آخر ركعة فصليته في أخ من الأخوة قال لي أنت ركعت معانا فأنا ما اعتبرتها ركعة فبالأخير ركعت ركعتين يعني سهو حتى إذا كان كملت ركعة ولا بس سهو لا عملت أربع ركع أنا ما اعتبرت الركعة اللي يعني ما عديته إيه ولا تسهو حتى يعني قلت سبحان الله المهم هذه تبع زادك الله حرصا ولا تسهو بعد اليوم مثل هذا الموضوع وأنت صحيح والذي قال لك هذا مخطئ بارك الله فيكم الركوع يسمى ركوعا إذا يعني الإنسان فعل منه شيء أنه صار ركوع أما الإنسان إذا مجرد ما حنى ما ثنى نفسه والإمام قام هذا ما ركع الركوع على الأقل أنك شو معنات الركوع انتبه شو معنات الركوع أنك تطمئن بهيئة الركوع فإذا اطمأننت بهيئة الركوع صار ركوع لحظة ليس خليك منك أنت أنا الإمام مطمئن في الركوع فأنت أتيت وقلت الله أكبر وركعت وانت وراي اطمأنيت هنا تحسب اما اذا ما كان هكذا فلا تحسب لانه هذا ما صار اطمئنان في الركوع ما صار اسمه ركوع صار اسمه اثناء القيام من الركوع انت ركعت فهذا ما تحسب والله يحفظك هذا صحيح وما تحتاج تسجد سجدتي سهو ما تحتاج طيب هذا اشتلت انا في خاقه ونزاك ايش بن عندي مشيخ عندكم Der Imam, oder heute, in Isha, der ist reingekommen, ich habe Ruku' gemacht, und während ich gesagt habe, Sami Allahu liman hamida, der kam rein und der hat Ruku' gemacht. Ich war schon von Sami Allahu liman hamida, ich bin dann aufgestanden, sozusagen, zu Recht. Dann hat er noch weiter Ruku' gemacht. Zählt dieses Ruku' mit oder nicht? Das zählt nicht. Das zählt nicht. Warum? Passt auf. Ruku' verbeugen hat in unserer Religion eine Definition. Und Ruku' verbeugen ist, dass man die Knochen und die Körperhaltung, Knochen, Skelett, ein Skelett, dann Körperhaltung, ist in Ruku' Haltung, verbeugen. Und dass du sozusagen dass du beharrst. Das bedeutet, du nimmst dir ein bisschen Zeit. Mindestens Subhana Rabbiya al-Azim. Das heißt Itma'nan. Das heißt nicht Demut. Demut ist nicht Itma'nan. Itma'nan ist, dass deine Körperhaltung sozusagen die Haltung von der Position oder die Position nimmt und beharrt. Das bedeutet, dass du dir Zeit nimmst in der Position. Und er ist reingekommen, während ich im Ruku' war. Und dann habe ich gesagt, Sami Allahu li Muhammad. Er hat gesagt, Allahu Akbar, der hat Ruku' gemacht. Zählt das als Ruku'? Nein. Weil er mit mir kein Ruku' gemacht hat. Allgemein. Wenn jemand rein in die Moschee kommt und der Imam betet, wenn man die Position von Ruku' oder davor erreicht, im Stehen, im Lesen oder im Ruku' erreicht, dann zählt man diese Rak'a. Zählt man. Das ist eins für mich. Und dann macht man mit Imam jeweils, und wenn der Imam Salam alaikum, Salam alaikum sagt, wie viel Rak'a hast du noch? Zum Beispiel, du hast mit dem Imam zwei, dann machst du noch zwei im Isha-Gebet. Du hast mit Imam eine gemacht, dann machst du noch drei allein. Und so weiter. Jetzt, wenn man aber nach dem Ruku' kommt, nach dem Verbeugen kommt, wenn du im Stehen ist oder in Sujud, das bedeutet in Niederwerfung ist, dann zählt man das nicht mit. Das zählt nicht als Raka. Du machst mit, ja, aber du zählst das nicht als Raka. Das ist null noch. Du machst die Tat, aber das ist keine Raka für dich in diesem Sinne. Wallahu ta'ala ala wa fik. هل يصلي الإنسان في حالة السفر النوافل؟ من السنة ترك السنة في السفر، يعني من السنة أنك ما تصلي النوافل اللي هما الرواتب، عفوا الرواتب. أما صلاة الضحى ركعتين قبل الصبح والوتر فتصليها تحية، عفوا ركعتي الشمس إذا كنت قاعد في المسجد صليت في جماعة، يعني ركعتي عفوا الشروق لا بأس. فاختلف أهل العلم في مسألة الرواتب، ولكن الصحيح أنه لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الرواتب إلا ركعتي الصبح ركعتي الفجر. أما هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إذا سافر العبد أو مريض كتب الله له أجره صحيحا مقيما. قلت الوتر منه من رواتب. لا يعني صليها قبل ما يتم. أيوة قلت له أنت بلا أبدا. طيب على بارك الله فيك أبو جل من لا يسوى أبوه جل من لا يسوى. ما هو هذا هلا طلع هو الكبير راحت عليه. طيب der Bruder stellt zwei Fragen. Erste Frage: Wenn man auf der Reise ist, dann betet man diese 12 Rak'a, die mit dem Gebeten zusammen sind, diese, die heißen Ar-Rawatib, betet man diese? Eigentlich, Barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf der Reise hat das nicht gebetet, außer die zwei Rak'a vor dem Frühgebet hat er gebetet. Aber alles andere hat er nicht gebetet. Was ist mit anderen Gebeten, wie zum Beispiel Duha-Gebet, Duha-Gebet oder die zwei Rak'a nach Sonnen- und Aufgang? Da kann man beten, kein Problem, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf der Reise war und er hat Duha-Gebet gebetet. Das ist kein Problem. Der Bruder stellt noch eine Frage, sagt, wenn man auf der Reise ist, wenn man auf der Reise ist, bekommt man den gleichen nicht auf der Reise ist, das wird wie Aufenthaltsort ist? Ja, barakallahu fikum. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn einer von euch oder wenn ein Muslim jetzt auf der Reise ist oder krank ist, dann schreibt Allah ihm oder gibt Allah ihm seinen Lohn, als ob er gesund ist oder in seinem Aufenthaltsort ist. Das bedeutet, mach dir keine, inshallah, sage ich jetzt, schlechte Gedanken. Allah gibt dir das Beste. Und wenn du auf der Reise bist, zum Beispiel, du hast immer Montag und Donnerstag gefastet und du bist auf der Reise, du fastest das nicht, dann bekommst du das. Also du fastest nicht, weil du auf der Reise bist. Dann schreibt Allah dir Montag und Donnerstag, als ob du das gefettest. Erstens. Zweitens. Du betest diese Nawafel, diese 12 Raka'a. 2 vor Frühgebet. 4 vor Mittaggebet. 2 Nachmittaggebet. 2 nach Maghrib-Gebet und 2 nach Isha-Gebet. Die sind 12 insgesamt. Du betest das immer. Und du warst auf der Reise und du hast das nicht gebetet. Allah schreibt dir die Reisezeit, die ganze Zeit, als ob du diese Gebete verrichtet hättest. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ja, wir machen noch 5 Minuten. Dann musst du hier, wenn du weißt, dass der Imam schnell liest, dann sollst du ein bisschen schneller machen, damit du ihn erreichst. Wir haben das so gelernt bei Sheikh Ibn Jibrin, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn segnen. Der hat uns gesagt, wenn man, ich meine, Beweis gibt es dafür nicht, aber das ist sozusagen von Fuqaha, der hat uns gesagt, wenn man zwei Rücken, Säulen des Gebetes vom Imam entfernt ist, dann ist das Gebet nicht mehr mit dem Imam. Das wird, als ob du allein betest. Deshalb sollst du niemals das mehr als zwei Rücken zwischen dir und dem Imam sozusagen als Pause nehmen. Das heißt, der Imam ist in Sujud und du bist noch im Stehen. Das geht nicht. Das geht nicht. Na. واحد مرة أخرى. واحد بلد غريب. مو بلد. نعم. بصلاة الجمعة صار يسأل على مثلاً أتراعى المسجد أتأخر. فات على المسجد الإمام قال السلام عليكم. صلي ظهر. هو أصلاً غريب. هو أصلاً مسافر. ما عليه صلاة جمعة. هو المسافر ما عليه صلاة جمعة. أما هنا لما أنت تدخل لهون تبي وهذه مسألة مهمة. كثير من الأخوة ما يعرفها. إنسان الأصل وجوب الإصغاء إلى الخطبة. يعني تأتي أول الخطبة قبل ما يطلع الإمام على المنبر وكل ما تبكر يكون الأجر أكبر كل ما تبكر يكون الأجر أكبر المهم صعد الإمام المنبر خلص الخطبة أنت كان عندك شيء تأخرت إلى غير ذلك فدخلت والإمام في التشهد يوم الجمعة متشهد تحياته لله الصلوات الطيبات أنت الله أكبر جلست تكمل بعده ظهرا 4 لأنه أنت ما لحق شيء من الصلاة إذا كان مسافر 2 أما إذا دخلت ولحقت ركعة فتزيد ركعة لحقت ركعتين خلص ولكن الذي ما يلحق على الجمعة يصليها ظهرا وأنت إذا كنت مسافر أصلا ما عليك جمعة فتصلي ظهرا مثلا واحد صليت اليوم الجمعة وصليت مع الشيخ ايه ركعتين صلي معه نفس الشيء صلي جمعة يعني هو جمعة ايه جمعة ايه جمعة بارك الله فيكم دي فراغة فان بودا است wenn man auf der Reise ist und da ist man in die Moschee reingekommen und Jumu'a gebet war zu Ende was sollte man machen erstmal barakallahu fikum für die Person die auf der Reise ist ist Jumu'a nicht Pflicht Du kannst Jumu'ah beten, aber das ist nicht Pflicht. Erstens, weil du auf der Reise bist. Zweitens, Barakallahu fikum. Zweitens, wenn man ein Rak'a erreicht mit dem Imam, dann macht man nochmal ein Rak'a. Aber wenn man nichts erreicht vom Gebet, außer zum Beispiel Tashahud, das wird nach dem letzten Ruku' sich anschließt, dann Barakallahu fikum, macht man Zuhur-Gebet, 4 Rak'a, nicht mehr 2 Rak'a. Außer, dass man auf der Reise ist, da macht man 2 Rak'a, weil man Duhur 2 Rak'a betet. Allgemein, es gibt eine Regel für Freitag. Und zwar, wenn du reinkommst in eine Moschee und du erreichst mit dem Imam mindestens, erstmal, die Regel ist in Jumu'ah, dass du so früh wie möglich in die Moschee gehst. Bevor der Imam auf Minbar sozusagen steht, bist du in der Moschee. Und wenn immer, am Anfang ist besser, das ist mit größeren Ajr. Dann wartest du auf Jumu'ah und du hörst die Rede. Du hörst, was der Imam sagt. Und dann betest du mit dem Imam. Dann betest du mit dem Imam. Bis zu Ende. Aber angenommen, du hast Verspätung oder etwas und du kommst rein, der Imam hat eine Rak'a schon gemacht und der macht jetzt Allahu Akbar, der geht in Ruku' zur zweiten Rak'a von Jumu'ah. Und du kommst rein, Allahu Akbar, Allahu Akbar, und du machst Ruku'. Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Der Imam sagt, Sami Allahu liman hamida. Hier hast du nur eine Rak'a erreicht. Wenn der Imam dann, du machst mit ihm eine Rak'a, wenn er sagt, Salamu alaikum, Salamu alaikum, dann stehst du auf, machst du noch eine Rak'a und ist okay, du hast Salat al-Jum'a erreicht. Aber dein Ajr ist nicht so viel wie derjenige, der schon vor Khutba gekommen ist. Zweitens, du bist reingekommen, der Imam zum Beispiel hat Ruku' gemacht, du kommst rein, der Imam sagt, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Du sagst jetzt Allahu Akbar, dann zählt für dich nicht mehr. Deshalb hier machst du 4 Raka. Zuhr-Gebet betest du. Nicht mehr Jumu'ah 2, sondern Zuhr. Außer dass du auf der du kannst das Gebet, du sollst das Gebet verkürzen, deshalb betest du 2 Raka. Habt ihr verstanden? Fahimtu? Fahimtu? واحد دخل من الصلاة لحق الصلاة مع الإمام يفعل ذلك ما راح خلص راح نعم والمشي أفضل يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا واحد عنده عادة مثلا بالركوب حتى لو عنده عادة بالركوب مثلا يجي يحط السيارة ولو بعيد شوي ويمشي المشي للجمعة أفضل من الركوب Freitag Gebet dass man zum Freitag Gebet kommt zu Fuß ist besser ein Transportmittel zu nehmen weil der Prophet das gesagt hat zu anderen Gebeten kein Problem das ist das gleiche außer Jumu'ah speziell نعم Ha? Und dann schlachtest du das am Ende. Die Gelehrten, die gesagt haben, Pferdfleisch ist unbeliebt zu essen, sie haben gemeint, weil das wegen Transport benutzt wird und wegen haben sie gesagt, das ist unbeliebt. Aber die haben keinen Beweis, weil und andere, die haben Analogieschluss gemacht hat zu Eseln. Aber Pferd, Asma, das ist ein Hadith, es gibt ein Hadith von Asma, da hat sie gesagt, wir haben Pferdefleisch gegessen und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das gesehen und er hat gar nicht gesagt. Deshalb Pferdefleisch ist hundertprozentig erlaubt, es ist überhaupt kein Problem. Pferdefleisch ist erlaubt und hundertprozentig halal. Lahm al-Hisan بارك الله فيكم حلال ويجوز أكله لحديث أسماء رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم والقدور تغلي ذبحوا حصان وطبخوه على زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا أما من أهل العلم من قال كراهة أكل لحم الحصان فهذا قياس قاسوه على الحمر الحمير لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقاسوا كذا وأخذوا مسألة أخرى قالوا الأصل في الحصان هو للركوب وللحمل عليه وقالوا ليس للأكل ولكن يا أخوة الصحيح أنه يجوز ما في أي شيء لأن الدليل مقدم على كلام الناس der Beweis ist wichtiger als die Meinungen von den Leuten نعم Allah yehdik, wir haben doch Katze über Katze, es gibt ein klares Hadith. Naam. Was ist Organ? Was ist mit dieser Funktion? Darf man diese Sachen essen? Die Gedärme. Ja, das darfst du essen. Aber nicht von Menschen, Allah hedik, von Menschen darf man nicht. Ja, du sagst mir von Tieren und Menschen. Von Menschen darfst du nicht. Du darfst nicht von Menschen. Ja, Latif. Ja. Du kannst das Salim geben, ja, Latif. Darf man diese Gedärme essen? Ja. El Kirsche, El Krusch. Parcha? Ja, Latif, ja, Latif, ja, Latif, ja, Latif. Ja. Der hat gesagt, wir haben den Propheten, der als er Wudu gemacht hat, und dann kam die Katze, die hat gesagt, innaha min al-tawafin alaikum, min al-tawafin alaikum. Deshalb die Katze ist rein. Das hat damit, du darfst nicht Katze essen. Ist klar. Ja. Jede Haut von Tieren, die gegerbt wird, dann ist es erlaubt. Al-Dibara, Al-Dibara, Ayyuma Ihabin Dubira, Hadith ibn Abbas, radwallahu alayhi, Ayyuma Ihabin Dubira, faqat tahura. Jede Haut von Tieren, Fell von Tieren, wenn das gegerbt wird, dann ist es rein geworden, du kannst das benutzen. Aber wenn das nicht gegerbt wird, dann darfst du das nicht benutzen. Es gibt hier 8 Aussagen von den Gelehrten Uthman. Uthman, 8 Aussagen. Sag mir die 8 Aussagen, Uthman. Die 8 Aussagen von Gelehrten bezüglich Gerben von Tieren. Ihr habt das doch gelernt hier. طيب. Barakallahu fikum, später Mama. Ich habe gesagt 5 Minuten, dann machen wir zu Ende jetzt. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Das nächste Mal, morgen treffen wir uns inshallah nach Isha-Gebet hier in der Moschee 18.30 Uhr. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wir machen morgen Fiqh-Unterricht. Wir machen morgen Fiqh-Unterricht von Subhul Salam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Die 8. Nein, das sind 8. Ich hab euch noch eine erzählt, als wir das gemacht haben. Aber gibt es Tiere, welche da nicht?